Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. 16 Uhr auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Hier eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Es ist wieder soweit, immer am 1. und am 3. Mittwoch des Monats, Radioaktiv. Wir berichten von Protesten, Demonstrationen und Initiativen auf der Straße, meistens in Berlin. Diese wollen wir lauter machen, als sie sonst in einer Millionenmetropole wahrgenommen werden. Daher diese Sendung. Wir haben heute drei Themen in der Sendung. Zum einen berichten wir über den italienischen Gefangenen Alfredo Cospito. Der ist seit dem 20. Oktober bereits in Italien im Gefängnis im Hungerstreik. Er sitzt in Isolationshaft. Warum das so ist, was der Hintergrund seines Kampfes ist und was er will, das erfahrt ihr gleich in einem Beitrag über eine Demonstration, die Ende November stattfand in Berlin. Dann blicken wir noch etwas weiter zurück zum 13. November. Da war auf dem Kreuzberger Oranienplatz ein Austausch von verschiedenen antirassistischen Initiativen über die Hintergründe von Polizeigewalt und staatlicher Gewalt, die oft zum Tod von Menschen führt. Und das hört ihr natürlich dann auch hier. Und als erstes wollen wir euch einen Beitrag bringen, der damit auch zu tun hat, mit beiden Themen eigentlich. Und das ist die Demonstration am 41. Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal. Ich habe zusammen mit einer Kollegin aus dem Free Mumia-Bündnis einen Jingle, würde ich jetzt nicht sagen, einen Aufruf vertont. Und den könnt ihr gleich nach einer Eingangsmusik als erstes hören. Los geht's! There's a piece of work I'm gratified. Down to the dirt, been around the world a few times. I've seen the hurt. Quakes, hurricanes, and tornadoes. Warning times, demand designs. Under that concrete, y'all call the street. It's a harder land. You can hear the beat. The pain in all the lies. And the pain in all the lives. The pain of losing homes. Yeah, with the pain of the unknown. Yeah, and the pain of what you spent. The pain of government. No matter what you say, you don't pay. Here they come to take it away, so don't give it up. Don't give up. Radiation is the world's disease, bringing nations down to the knees. Mother Nature, she ain't pleased. Trees disease, deep freeze, doing us like that government cheese. Smell that burning in the breeze. Summertime, 120 degrees. The pain in all the lies. The pain in all the lives. Come on, with the pain of losing homes. With the pain of the unknown. The pain of what you spent. With the pain of government. Yeah. No matter what you say, you don't pay. Here they come to take it away. Don't give it up. Pay close attention. Don't be distracted by invention. All the rebels around the nation. This is how you'll find redemption. Shut them down in appreciation of the world itself and God's creation. What good is a hood if you're up to no good? Them government gangsters would hang you on wood. Stop the tape, my mind stuck in 68. Hate Asbury, now I am buried in hate. I paraphrase beyond the gaze of haze. Hovers over crowd that disobeys. The pain in all the lies. And the pain in all the lives. The pain of losing homes. Yeah, with the pain of the unknown. Yeah, and the pain of what you spit. No matter what you say, you don't pay. Here they come to take it away, so don't give it up. Don't give up. No, you don't give up the fight. Yeah, you don't give up. Come on. You don't give up the fight. Hey, come on.

Natürlich können wir die Kämpfe der Gefangenen nicht hier draußen ersetzen, aber wir können sie dabei unterstützen, ihre Forderungen draußen sichtbar machen. Wir können den Herrschenden zeigen, dass wir uns von Stahl, Beton, Panzerglas und Stacheldraht nicht die Sicht verstellen lassen. Das Gefängnis ist neben dem Krieg die ultimative Drohung an uns alle, wenn wir uns nicht in das Hamsterrad von Unterwerfung und Ausbeutung einfügen wollen. Bis alle frei sind. Kommt zur Demo am Freitag, den 9. Dezember 2022 um 18 Uhr zur Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz. Und von da gehen wir dann gemeinsam zur US-Botschaft am Pariser Platz Brandenburger Tor. Free Mumia, freedom all! Vor einem knappen Monat, am 13. November, fand auf dem Kreuzberger Oranienplatz am Denkmal der Opfer rassistischer Polizeigewalt eine weitere Versammlung statt. Es ging darum, die vielen Fälle aus diesem Jahr zusammenzutragen. Ich habe ja in der Sendung schon häufig von diesem Denkmal berichtet, denn leider kommt es sehr oft zu tödlicher Polizeigewalt, nicht nur in Berlin, sondern im ganzen Bundesgebiet. Und heute hört ihr einige Ausschnitte aus dieser Versammlung, die interessante Aspekte zusammengetragen haben, auch aus einem überregionalen Blickwinkel. Anfangen wollen wir mit einem kurzen Beitrag einer Initiative aus Dortmund in Gedenken an Mohammed. Ich bin hier von dem Solidaritätskreis Mohammed aus Dortmund. In Dortmund wurde im August ein Mensch von der Polizei ermordet. Sein Name ist Mohammed Lamine Dramé. Er ist nur 16 Jahre alt geworden. Wir vom Solidaritätskreis Mohammed aus Dortmund haben uns zusammengeschlossen, um das Gedenken an Mohammed hochzuhalten und auf tödliche Polizeipraktiken aufmerksam zu machen. Der Mord an Mohammed zeigt leider deutlich, dass die Polizei nicht in der Lage ist, adäquat auf Personen zu reagieren, die sich ganz offensichtlich in einer psychischen Krise befinden. Doch was genau ist am 8. August in Dortmund passiert? Mohammed war aus dem Senegal geflohen und erst seit ein paar Tagen in der Jugendhilfeeinrichtung in der Dortmunder Nordstadt. Er war von seiner Flucht schwer traumatisiert und kurz vor dem tödlichen Polizeieinsatz wurde er auf eigenen Wunsch in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, von der er jedoch ohne Behandlung wieder entlassen wurde. Alle Hilfesysteme sowie zuständige Behörden haben versagt. Aus der nachvollziehbaren Sorge, dass Mohammed sich selbst verletzen würde, verständigten die Betreuungspersonen der Einrichtung die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei kauerte der Junge auf dem Boden in einem umzäunten Hof und richtete ein Küchenmesser gegen sich selbst. Insgesamt waren 12 schwer bewaffnete BeamtInnen vor Ort, die Mohammed zuerst Tränengas ins Gesicht sprühten und kurz darauf Taser sowie eine Maschinenpistole einsetzten. In der vergangenen Woche konnte anhand von Audioaufnahmen festgestellt werden, dass der Einsatz von Taser und Maschinenpistole fast zeitgleich erfolgte. Dies bedeutet, dass unmittelbar nach Einsatz des Elektroschockers, der einem Menschen bereits stärkste Schmerzen zuführt und kurzfristig außer Gefecht setzt, geschossen wurde. Diese neuen Ereignisse widerlegen die anfänglichen Schilderungen der Behörde, wonach Mohammed zunächst angesprochen worden sein sollte und die BeamtInnen angegriffen haben soll. Sie machen deutlich, wie wenig Deeskalationskompetenz der Polizei in einer überschaubaren und statischen Situation vorhanden ist. Der gesamte Einsatz dauerte nur wenige Minuten und Mohammed verstarb kurz darauf an den schweren Verletzungen. Wir als Solidaritätskreis sind wütend über das kaltblütige, eskalative Vorgehen der Polizei Dortmund und sagen, das war Mord. Wir wollen wissen, warum keine fachliche Krisenintervention und keine Dolmetscherin dazu geholt wurde, in einer Situation, die für 12 schwer bewaffnete Polizeikräfte, die einem traumatisierten Jugendlichen mit Suizidgedanken gegenübertreten, nicht bedrohlich war. Der Mord an Mohammed ist ein besonders dramatisches und krasses Beispiel für tödliche Polizeigewalt. Er steht aber gleichzeitig symbolisch für den strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei, den Mangel an Empathie und die Unfähigkeit, Situationen ohne Gewalt zu deeskalieren. Wir fragen uns, wen wir anstelle der Polizei anrufen können, um Menschen in Krisensituationen zu helfen und fordern eine Alternative zur Polizei. Wir wollen keine schwer bewaffnete Polizei und fordern, dass Taser und Maschinenpistolen abgeschafft werden. Wir fordern Gerechtigkeit für Mohammed und eine vollständige und unabhängige Aufklärung des Falls. Unsere Solidarität gilt Mohammeds Familie im Senegal, die wir bei einer Nebenklage unterstützen, sowie allen anderen Opfern tödlicher Polizeigewalt. Unsere Trauer und Wut wollen wir gemeinsam auf die Straße tragen und ein Zeichen gegen tödliche Polizeigewalt setzen. Kommt zur Großdemo am 19.11.22 nach Dortmund. Es gibt 1000 Mohammeds. Sie verdienen Gerechtigkeit. Danke. Als nächstes berichtete die antirassistische Initiative, abgekürzt auch ARI, über ihre jährliche Dokumentation von Polizeigewalt und rassistischer Gewalt in Deutschland. Ich spreche hier heute für die antirassistische Initiative Berlin. Seit 1993 recherchieren und dokumentieren wir Fälle von körperlicher Gewalt gegen geflüchtete Personen in Deutschland. Jährlich wird eine Dokumentation der Einzelfälle herausgegeben. In den vergangenen 29 Jahren Recherche wurden 1.349 Fälle dokumentiert, in denen geflüchtete Menschen durch Gewalt von PolizistInnen und Bewachungspersonal misshandelt wurden. Für mindestens 31 Menschen endete diese Gewalt tödlich. Diese Zahlen sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher. Denn wer traut sich schon, als Opfer der Polizei zur Polizei zu gehen und diese anzuzeigen? Und wenn die Opfer den Mut haben, Anzeige zu stellen, gibt es oftmals eine Gegenanzeige, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem werden laut einer Studie aus 2018 94% der gestellten Anzeigen eingestellt und nur 2% der TäterInnen verurteilt. PolizeibeobachterInnen schätzen, dass es etwa 5-mal mehr Fälle rechtswidriger Polizeigewalt gibt, als aktuell bekannt werden. Einzelfälle heißt es jedes Mal. Dieses Wort ist zum Inbegriff der Verharmlosung und Vertuschung struktureller rassistischer Gewalt im Polizeiapparat geworden. Die Rede von Einzelfällen ist zynisch. Genauso zynisch wie bei jedem erneuten Todesfall vom angeblichen Versagen einzelner Beamtinnen zu sprechen. Die angeblichen Einzelfälle sind kaum mehr zu zählen. Sie zeigen eine erschreckende Systematik auf. Polizeigewalt trifft insbesondere Menschen, die von Rassismus, Armut, Illegalisierung und Kriminalisierung betroffen sind. Geflüchtete Menschen, die in vielen Fällen durch Folter, Krieg und Fluchterfahrungen traumatisiert wurden, sind der Gewalt in besonderem Maße ausgesetzt. In Unterkünften durch Bewachungspersonal, an öffentlichen Orten durch Racial Profiling oder auf der Straße durch RassistInnen und Nazis. Isolation in Lagern, keine Privatsphäre, eine weitgehende Entrechtung, alltägliche Rassismuserfahrungen, behördliche Schikanen, ökonomischer Ausschluss. Alles krankmachende Umstände. Jede Polizeikontrolle kann existenzielle Angst vor Abschiebung oder eine psychische Krise hervorrufen. Der Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen seitens der Polizei lässt ein erschreckendes Muster erkennen. Meistens werden schon beim eingehenden Notruf Informationen genannt, die eindeutig auf eine psychische Ausnahmesituation der betroffenen Person hinweisen. Anstatt PsychologInnen oder SozialarbeiterInnen mit der Person Kontakt aufnehmen zu lassen, versuchen bewaffnete BeamtInnen, die Situation mit Gewalt zu lösen. Es kommt zu Hetzjagden und Festnahmen mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Taserschüssen. Diese Einsatzmittel können die als existenziell wahrgenommene Bedrohung bei Menschen in akuten Belastungssituationen ins Unermessliche steigern. Die gewünschte Wirkung bleibt aus. Trauriger Rekord polizeilichen Tötens in Deutschland war der August diesen Jahres. Innerhalb einer Woche starben 4 Personen durch Polizeigewalt. Wie wir jetzt schon mehrmals gehört haben, war einer dieser 4 Menschen Mohammed Lamine Tramé. Ich möchte hier, weil ich es wichtig finde, nochmal kurz erzählen, wie er getötet wurde. Am Nachmittag des 8. August 2022 saß der 16-jährige Mohammed allein auf dem Hof der katholischen Kirche St. Antonius in Dortmund-Nordstadt, den Rücken zur Kirchenmauer. Er hielt ein Messer in der Hand und bewegte es immer wieder gegen seinen Leib. Sein Kopf war gesenkt. Der Betreuer der Jugendhilfeeinrichtung machte sich Sorgen um den psychisch angeschlagenen Mohammed. Er rief die Polizei an und bat um Hilfe wegen der eventuell suizidalen Absicht des aus dem Senegal geflüchteten Jugendlichen. 11 Beamtinnen erschienen und sprachen Mohammed an, der allerdings in seiner Haltung verharrt blieb. Erst als sie ihn mit Pfefferspray attackierten, sprang er auf. Es wurden noch 2 Taser-Metalle auf seinen Körper abgeschossen. Danach folgten 6 Schüsse aus einer Maschinenpistole. Von 5 Kugeln getroffen, brach der Junge zusammen. Er starb später im Krankenhaus. Die tödlichen Schüsse in Dortmund auf Mohammed, die einer Hinrichtung gleichkommen, erregten mediales Aufsehen. Viele andere Fälle werden kaum wahrgenommen. Wenn Menschen zu Tode geprügelt werden oder Schüsse aus Dienstwaffen fallen, werden die Tötungen oder schweren Verletzungen von polizeilicher Seite grundsätzlich mit Notwehr gerechtfertigt. Durch Schuldumkehr werden Betroffene kriminalisiert. Polizeigewerkschaften und das konservative Lager schaffen es immer wieder, die Einführung unabhängiger Überwachungsgremien zu verhindern. Stattdessen ermittelt die Polizei bei Tötungen im Dienst gegen sich selbst. Nach sogenanntem Neutralitätsgebot übernehmen Behörden anderer Städte die Ermittlungen. Eine faire Aufklärung ist damit strukturell schon unmöglich. Wirklich unabhängige Untersuchungs- und Kontrollgremien könnten das System der Willkür, Lügen und des sogenannten Korpsgeist bei der Polizei, Staatsanwaltschaft und Politik aufbrechen und den Opfern oder ihren Angehörigen eine Stimme geben, die TäterInnen anklagen und schließlich verurteilen. Bei Uri Jallo, der 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte, konnte die offizielle These Suizid nur durch jahrelanges Engagement der Initiative in Gedenken an Uri Jallo widerlegt und der Mord bewiesen werden. Auch andere Todesfälle, wie die polizeiliche Erschießung von Hussam Fadl Hussein im September 2016 in Berlin, die Verbrennung des irrtümlich in Haft sitzenden Ahmad Ahmad in Kleve im September 2018 oder auch der angebliche Suizid von Rubleva Sameh in einer Polizeizelle in Schweinfurt im Februar 2019 lassen alle vermuten, dass die offiziellen Erklärungen falsch sind. Wir fordern eine unabhängige Aufklärung der Todesfälle durch Polizeigewalt. Wir fordern, dass gewaltausübende PolizistInnen zur Verantwortung gezogen werden. Wir fordern eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage, für wessen Sicherheit stehen die Sicherheitsbehörden eigentlich? Wir fordern soziale Lösungen für soziale Probleme anstatt Gewalt. Wir fordern ein Erinnern an die Toten, das über eine reine Symbolik hinausgeht. Brutale, unangemessene Gewalt seitens der Polizei ist real, alltäglich und keine Ausnahme. Tötungen und Gewalt durch die Polizei müssen gesehen und gestoppt werden. Immer und überall. No justice, no peace. Als nächstes berichtete ein Mensch aus dem Weglaufhaus über Gewalt, die Menschen in der Psychiatrie durch staatliche Institutionen widerfährt. Hi, also ich wollte heute ein bisschen was über gesellschaftliche Verhältnisse sagen, die dazu führen, dass Leute getötet werden. Die Psychiatrie ist so wie das Gefängnis, Kasernen, Schulen oder Obdachlosenheime kein Ort, an dem es vorrangig darum geht, den Menschen zu helfen oder sie weiterzubringen. Sie dient vor allem einem Ziel: Ruhe und Ordnung. Menschen, die nicht den geforderten Normen entsprechen, Menschen, die laut sind oder dreckig, Menschen, die keinen Profit erwirtschaften, Menschen, die arm sind, die keine Wohnung haben, sollen, wenn sie sich nicht belehren lassen, wenigstens unsichtbar gemacht werden. Um dieses Ziel durchzusetzen, werden ganz nach Tradition von subtilem Druck bis zur offenen Gewalt sehr vieles als Disziplinierungsmaßnahmen eingesetzt. So hängen zum Beispiel Wohnheimplätze an der Einnahme von Psychopharmaka. Die Gewalt zieht sich auch durch die sogenannten Sicherheitsorgane, die genau demselben Prinzip folgen: Ruhe und Ordnung. Es wird nicht die Menschen in Not gesehen, sondern störende Elemente, denen nur durch immer härteres Durchgreifen Einhalt geboten werden kann. Die Not von Menschen wird durch potenzielle Bedrohung durch die Polizei noch verstärkt. Dass dies in so vielen Fällen zu einer Spirale der Eskalation führt, ist offensichtlich und die Folgen davon sind die schlimmsten. Was können wir dagegen setzen? Wie wäre es mit mehr Angeboten, die von den Betroffenen selber kontrolliert sind, wie zum Beispiel Tauwetter oder Wildwasser und das Weglaufhaus? Wie wäre es, den Menschen zuzuhören, was ihre Not lindern könnte und ihnen dies dann auch zu geben? Deshalb fordern wir Ressourcen, die aus der Gewinnlogik herausgelöst sind und denen zugutekommen, die sie wirklich brauchen. Menschen, die für Menschen in Not da sind, und das heißt angemessene Löhne und gute Arbeitsbedingungen, die Bekämpfung von jeglichen Unterdrückungsformen, denn nur eine Gesellschaft der Gleichberechtigten kann auch einen wahren Wandel bewirken, und die Abschaffung des Kapitalismus. Ein weiterer Beitrag behandelte Mohamed Idrisi, der 2020 in Bremen von einem Polizisten erschossen wurde. Ich will euch kurz was zu Mohamed Idrisi erzählen. Dazu lese ich kurz aus unserem Gedenkpost vor, der in der Dokumentation zu finden ist, die wir online gestellt haben. doku.deathincustody.info, da findet ihr ganz viele solcher Fälle. Da steht: Wir gedenken Mohamed Idrisi, der am 18. Juni 2020 im Bremer Stadtteil Gröpeling durch einen Polizisten erschossen wurde. Er war 54 Jahre alt. Er hatte viele Jahre in Gröpeling gelebt. Als Teil einer psychischen Erkrankung entwickelte er dann starke Ängste, die ihn in seinem Alltag beeinträchtigten. Trotzdem hatte er eigentlich ein gutes Verhältnis zu seinen ganzen Nachbarinnen. Und als er dann mal einen Wasserschaden verursacht hatte, hat die Wohnungsverwaltung eine Begehung veranlasst, und das hat Mohamed Idrisi in einen Angstzustand versetzt. Es kam dazu, dass die Polizei gerufen wurde, und sie zwang Idrisi, die Wohnung zu verlassen. Sie haben ihn mit gezogenen Waffen umzingelt und in die Ecke gedrängt. Mohamed Idrisi hatte dann einen Gegenstand dabei, der sich als Messer herausstellte, und die Beamtinnen eskalierten die Situation, indem sie ihn anschrien. Ein Beamter besprühte Mohamed Idrisi mit Pfefferspray, und daraufhin versuchte er wegzurennen. Und derselbe Beamte zog dann seine Waffe und schoss Mohamed Idrisi in die Brust. Die Videoaufnahmen von dem Vorfall zeigen, dass die Beamtinnen keinerlei erste Hilfe leisteten, sondern den Verbluteten fesselten und auf dem Boden liegen ließen, bis der Krisendienst und eine weitere Streife eintrafen. Zu dem Zeitpunkt war alle Hilfe zu spät und Mohamed Idrisi war bereits tot. Wir haben heute ein Grußwort von seiner Tochter, das ich gerne kurz vorlesen möchte. Hallo Berlin! Wir von Justice for Mohamed Idrisi sind fassungslos und fordern alle solidarischen Gruppen und Initiativen auf, jetzt Seite an Seite zu stehen. Für eine lückenlose Aufklärung und für Gerechtigkeit, genauso wie für Hilfe für psychisch und physisch benachteiligte Menschen. Wir haben ein Problem mit Polizeigewalt. Das System eskaliert. Die schwarzen Schafe der Polizei haben es gar nicht mehr nötig, sich zu verstecken. Sie leben ihre schreckliche Wahrnehmung von Selbstschutz Selbstschutz und Ordnung auf Kosten von hilfsbedürftigen und benachteiligten Menschen, insbesondere MigrantInnen, aus. Wie aus einem Handbuch wird erst mit Pfefferspray oder Taser eskaliert, dann geschossen. Wie wir gerade gehört haben, ist es in Dortmund sogar gleichzeitig passiert. Als Rechtfertigung kommt dann wie aus der Pistole geschossen Notwehr. Diese Selbstverständlichkeit, Menschen zu töten, zu erschießen, spiegelt nur wieder, wie tief dieses Land, in dem wir leben, sehenden Auges abstürzt. Es geschieht eine öffentliche Tatsachenverdrehung und eine Täter-Opfer-Umkehr. Die Opfer werden im Nachhinein kriminalisiert und zu den eigentlichen Aggressoren erklärt. Die Kommentare in den sozialen Medien sind teilweise unerträglich zu lesen. Woher kommt dieser Hass auf die Schwächsten in der Gesellschaft? Solange wir uns das nicht gefallen lassen und solidarisch für jedes Menschenleben demonstrieren und für Aufklärung und Gerechtigkeit sorgen, können wir gehört werden und diesen Teufelskreis durchbrechen. Lasst uns laut sein. Einen Finger kann man brechen, aber keine ganze Faust. Wir fordern, hört auf, Menschen zu erschießen. Das richtet sich auch an die Polizei, die eigentlich eben noch da vorne stand, aber irgendwie abgedüst ist in der Zwischenzeit. Hört auf, Menschen zu erschießen. Helft ihnen, wenn sie sich in Ausnahmesituationen befinden. Jeder Mensch hat eine Würde und ein Recht auf Unversehrtheit. Ein Recht auf ein sicheres Leben in diesem Land. Das Recht auf Hilfe, das Recht auf Sicherheit. Das Recht auf lückenlose Aufklärung und auf Gerechtigkeit. No justice, no peace. Anfang Oktober hatte Angela Davis auf derselben Stelle eine Rede gehalten, zu der damals ungefähr 8000 Leute erschienen waren. Und am Ende ihrer Rede, als sie über Polizeigewalt, Gefängnisse und Rassismus sprach, sagte sie, die Institution Polizei und Gefängnis sind nicht reformierbar, denn sie sind unmittelbar mit der Gewalt verbunden, die Menschen widerfährt, die aus rassistischen und klassistischen Gründen diskriminiert und ausgebeutet werden. Diese Institutionen von Polizei und Gefängnis können nur abgeschafft werden. Im Folgenden hört ihr jetzt einen Beitrag, der sich mit dem Thema Abschaffung oder Abolitionismus auseinandersetzt. Wir von Ihr seid keine Sicherheit sind dankbar für den Aufruf, gemeinsam über die Verschränkung von Polizeigewalt und psychischen Krisen nachzudenken. Wir sind eine abolitionistische Kampagne. Das bedeutet, dass wir für eine Gesellschaft kämpfen, in der Polizei und Knäste überflüssig sind. Aber Sie sind nicht die Ersten, die eine abolitionistische Forderung stellen. Als Abolitionistin folgen wir einer Tradition von vor allem schwarzen Menschen, deren Erfahrung mit der geschlossenen Psychiatrie, dem Maßregelvollzug, der Polizei und dem Gefängnis gezeigt hat, dass diese Institutionen nicht für alle Sicherheit bedeuten, sondern in erster Linie eine rassistische, ableistische und kapitalistische Ordnung sichern. Wir wissen, dass Menschen in psychischen Krisen unverhältnismäßig oft mit der Polizei und Gefängnissen konfrontiert sind, weil ihr Verhalten als potenziell gefährlich wahrgenommen wird. Dabei geht es aber vor allem darum, wie die weiße Mehrheitsgesellschaft das Verhalten von Personen einschätzt und nicht darum, ob eine tatsächliche Gefahr besteht. Da besonders rassifizierten Menschen Kriminellsein zugeschrieben wird, wird für sie Kriminalisierung alltäglich. Warum wird die gesellschaftlich hergestellte Verunsicherung einer Mehrheitsgesellschaft über die Bedürfnisse der Betroffenen gestellt? Wie kann es sein, dass das Handeln in einer psychischen Ausnahmesituation ein Leben hinter Gittern oder sogar den Tod bedeuten kann? Wir sagen Nein zu einem System, das uns das Polizieren und die Kriminalisierung von Menschen in Krisen als Lösung für ein Problem verkauft. PolizistInnen sind offensichtlich nicht in der Lage, in psychischen Krisen zu deeskalieren, ohne selbst Gewalt auszuüben. Zu oft wird Gewalt, Zwang und Mord an Menschen in Krisensituationen gerechtfertigt, indem PolizistInnen behaupten, dass nur durch Gewaltanwendung Sicherheit hergestellt werden kann. Wir sagen, die wahre Gefahr geht nicht von den Menschen in psychischen Krisen aus, sondern von der Polizei. Aber wir wissen auch, dass unsere Arbeit nicht damit getan ist, die Polizei zu kritisieren. Wir müssen die Bedingungen überwinden, durch die Menschen überhaupt in Krisensituationen geraten. Wenn wir wollen, dass weniger Menschen in Krisensituationen kommen, müssen wir barrierefreie und kostenlose Zugänge zum Gesundheitssystem schaffen. Wir brauchen rassismussensible Therapieansätze, damit rassifizierte Menschen keine Angst mehr vor Ärztinnenbesuchen haben müssen. Wir brauchen Arbeitsverhältnisse, die nicht die psychische und körperliche Überausbeutung von ArbeiterInnen voraussetzen und damit systematisch unsere Gesundheit gefährden. Wir müssen anerkennen, dass wir alle in Krisensituationen geraten können und dass wir alle ein Anrecht auf Fürsorge haben. Wenn wir in einer Gesellschaft ohne Polizei leben wollen, müssen wir lernen, selbst Verantwortung für soziale und psychische Probleme in unseren Communities zu übernehmen. Wir müssen lernen, uns mit unterschiedlichen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen und akzeptieren und anerkennen, dass die Grenzziehung zwischen verrückt und normal nicht natürlich gegeben ist, sondern von uns hergestellt wird. Nur so können wir uns von der strafenden Logik der Polizei und des Staates emanzipieren. Menschen, die selbst von ableistischen und rassistischen Systemen betroffen sind, leisten diese Arbeit bereits, weil sie wissen, dass dieses System sie nicht beschützt. Überall werden solidarische Beziehungen geformt, Krankentransporte organisiert, Menschen gepflegt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Oft werden diese Beziehungen als unpolitisch oder selbstverständlich angesehen. Aber in einer Gesellschaft, in der wir unsere Verantwortung gegenüber Menschen in psychischen Krisen an den Staat und seine Sicherheitsbehörden abgeben, ist kollektive Fürsorge ein radikaler Ansatz. Wir hoffen, dass sich heute fruchtbare Unterhaltungen und Ansätze für die Entwicklung alternativer Strategien im Umgang mit Menschen in psychischen Krisen ergeben. Gleichzeitig wollen wir aber auch den Menschen gedenken, deren Leben durch die Polizei und Knäste verunmöglicht wurde. Wir trauern um Mohamed Lamine Dramé, Kupa Ilunga Merdad Mutombo und die zahlreichen anderen bekannten und unbekannten Opfer der Polizei. Rest in power. Danke. Eine letzte Rede, die ich euch von dieser Versammlung noch vorspielen möchte, ist von der Roten Hilfe, der Berliner Ortsgruppe der Roten Hilfe. Und die hört ihr jetzt. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, also die Rote Hilfe unterstützt Leute, die sozusagen wegen ihrem politischen Engagement, ihrer linken Arbeit kriminalisiert werden, Strafverfahren am Hals bekommen, was auch immer, dass wir die sozusagen bei den Repressionskosten unterstützen, aber auch politisch unterstützen, Beratung anbieten und sozusagen auch viel über Repression reden, weil damit halt eben auch man sich nicht einschüchtern lässt und natürlich auch immer zur strömungsübergreifenden Solidarität. Ja, ich würde kurz was vorlesen. Es gibt natürlich auch leider viel Wiederholung. Ich halte es aber trotzdem kurz. Genau. Erstmal Dank für die Einladung. Was auch schon von meinen Vorrednerinnen angemerkt worden ist, die Polizei ist einfach keine Hilfe für Menschen in Krisen. Und sie wird es auch niemals sein. Die Polizei wird oft von anderen, aber auch von sich selbst, als Lösung für schwierige Situationen verkauft. Sie würde ja schließlich für Sicherheit sorgen, ist ansprechbar und bürgernah. Doch die primäre Funktion der Polizei ist es, die gesetzlich erlaubte und auch teils erwünschte Ausbeutung und die daraus resultierende Ungleichverteilung aufrechtzuerhalten. Individuell ökonomische Reichtümer werden vor einem wahren gesellschaftlichen Wohlstand für alle geschützt. Gleichzeitig bleiben die Polizistinnen eine elementare Stütze für den staatlichen Rassismus. Sie halten die Grenzen aufrecht. Sie schieben ab. Und sie kontrollieren unerwünschte Migrantinnen landesweit und sperren sie ein. Und zu guter Letzt inszenieren sie auch noch ein Gefühl für Sicherheit auf den Rücken anderer. Dafür schikanieren und kriminalisieren sie unter anderem Migrantinnen, Obdachlose, schwarze Menschen, Jugendliche, aber auch Menschen, die sich ungewohnt verhalten oder sich gerade in sichtbaren Krisen befinden. Die Polizei ist somit indirekt mitverantwortlich für viele psychische Ausnahmesituationen, da sie die Rahmenbedingungen stützt, die diese verstärken oder ermöglichen. Denn diese Krisen sind oft auch ein Produkt oder Teil von existenziellen Ängsten, einer mangelnden Zukunftsperspektive, aber auch einer verstärkten alltäglichen Belastung durch Kontrolle, Kriminalisierung, Abgrenzung und Armut. Und selbst wenn es mit den äußeren Rahmenbedingungen nichts zu tun haben sollte, so gibt es viele Gründe, warum Polizistinnen besonders ungeeignet sind, soziale und persönliche Krisen zu lösen. Ihre bloße Erscheinung mit Uniform, Waffen und Ausrüstung wird verständlicherweise als Bedrohung wahrgenommen. Wie soll sich jemand beruhigen können, wenn sich ihm 4 bis 8 Beamtinnen vor und um ihn stellen? Und dabei dürfen wir auch nicht das typische polizeiliche Verhalten vergessen. Sie verhalten sich oft autoritär, zeigen wenig Empathie, sind kompromisslos und lassen jeden und jede klar spüren, dass sie die Staatsgewalt sind. Da ist einfach kein Platz für ein Gespräch auf Augenhöhe. Das würde ja die Autorität untergraben. Was diese Einsätze aber besonders gefährlich macht, ist das eigene Selbstverständnis der Polizistinnen. Wie sie in völliger Selbstüberschätzung falsch davon ausgehen, dass das Gewaltmonopol ihnen den Auftrag gibt, Situationen mit Gewalt aufzulösen, in denen Gewalt ein völlig ungeeignetes und tödliches Mittel ist. Dass daran sich nichts ändern wird, zeigt auch das Verhalten nach schwerwiegenden oder gar tödlichen Einsätzen. Uns ist natürlich klar, dass die allermeisten unbeteiligten Polizistinnen niemals erfahren werden, was im Einzelnen genau passiert ist. Jedoch bilden und erhalten sie gemeinsam ein System, welches das Fehlverhalten der Kolleginnen unter den Teppich kehrt. Dadurch hängt der Ermittlungsdruck nur von den Opfern, Angehörigen oder Aktivistinnen ab. Dabei wird diesem Ermittlungseifer alle möglichen Steine in den Weg gelegt, wie wir schon öfters hier gehört haben. Von den Gerichten, vieler Medien und Vorgesetzten müssen die TäterInnen keine wirklichen Konsequenzen fürchten. Exzessive Gewalt oder auch Todesschüsse werden reflexartig uns immer als verhältnismäßig, Notwehr oder als alternativlos präsentiert. Menschen, die suizidal sind, sich gerade in einer Krise befinden oder die einfach Schwierigkeiten haben, sich so zu verhalten, wie es von außen erwünscht wäre, sind besonders von Polizeigewalt betroffen. Die gesellschaftliche Stigmatisierung vereinfacht das Desinteresse einer wahren Aufklärung oder Konsequenzen. Wir können, wollen und dürfen es nicht mehr hinnehmen. Für uns als linke, strömungsübergreifende Solidaritätsstruktur ist klar, dass wahre Veränderung unbeliebt und oft mit Repression und Kriminalisierung beantwortet wird. Ob bei der Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit zu einzelnen Todesfällen, aber auch andere Proteste, die für eine gerechte und bessere Zukunft kämpfen. Denn beides geht Hand in Hand. Das Ende der Stigmatisierung von Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, aber auch die Verbesserung der Lebensqualität von allen. Lassen wir uns daher nicht spalten und sind trotz oder vielleicht auch gerade wegen unserer Unterschiede solidarisch zueinander. Niemand, der für wirkliche Veränderung kämpft und Repression erfährt, sollte damit alleingelassen werden. Nochmal vielen Dank an alle Betroffenen, Angehörigen, Freundinnen, Bekannten, Mitstreiterinnen und Initiativen, die fortdauernd gegen die Stigmatisierung von Menschen in Krisen kämpfen und die Täter-Opfer-Umkehrung der Polizei und anderen nicht einfach so stehen lassen. Danke. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor girl. God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Thank you. Wie jeden ersten und dritten Mittwoch könnt ihr hier Radioaktiv Berlin auf den Frequenzen der freien Radios in Berlin und Brandenburg hören. Die freien Radios in Berlin senden auf der 88,4 UKW Megahertz und in Brandenburg, also in Potsdam und einigen weiteren Teilen Brandenburgs, auf der 90,7. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Ich falle! Es werden die Gefangenen! Wir sind nicht alle! Es werden die Gefangenen! Ich falle! Es werden die Gefangenen! Gott, also wer von Menschenrechten spricht, sollte vielleicht auch von folternden Staaten nicht schweigen. Denn hier in Europa gibt es immer mal wieder solche Situationen, in denen Staaten systematisch Leute foltern. Vor allem auch innerhalb von Gefängnissen, aber wir haben ja auch immer wieder gesehen, Polizeigewalt ist allgegenwärtig. Es werden immer wieder Leute in Haft und auf dem Weg zur Haft oder egal wie von den Bullen ermordet. Und das sollte hier die demokratische Staatlichkeit sein. Also ja, das ist natürlich sehr widersprüchlich. Gleichzeitig ist es für uns jetzt vor allem wichtig, darauf hinzuweisen, dass in Italien gerade unser Gefährte Alfredo Cospito sich in Isolationshaft befindet, seit mehreren Monaten schon, und er ist jetzt im Hungerstreik. Das ist auch natürlich eine weitere systematische Form des Folters. Das Ziel dahinter ist, ihn dazu zu bekommen, mit der Justiz zusammenzuarbeiten. Und das ist auch der einzige Weg, normalerweise aus dem 41-Biss rauszukommen. Also mit dem Staat zusammenarbeiten und von den eigenen Ideen abzukommen. Also dagegen stehen wir heute hier und wollen unsere Solidarität mit Alfredo und alle Gefangenen und sich solidarisierenden Gefangenen zeigen. Alfredo, libero, libero, subito, tutte, libere, libere, subito. Anna, libera, Anna, libera. Die Demo begann vor der italienischen Botschaft im Tiergarten. Es gab weitere Redebeiträge in Italienisch und Englisch und es gab nur relativ wenig auf Deutsch. Eine Sprecherin führte aber noch aus, was denn das Perfide an dieser Mafia-Logik des Staates ist, dass er Alfredo in den 41-Bis-Isolationshaftvollzug gesteckt hat. Hört selbst. Uns daran zu erinnern, dass die Vereinigung, von dem Alfredo getrennt werden sollte, also die sogenannte kriminelle Vereinigung, ja eigentlich die anarchistische Bewegung ist. Und das ist ein weiteres Zeichen von wie der italienische Staat, so wie der deutsche, weil wir das auch hier immer wieder gesehen haben, auf Vereinigungen und so gezielt wird, systematisch versucht, die anarchistische Bewegung an sich, die anarchistische Idee zu kriminalisieren und immer weiter, einen Schritt weiter in diese Richtung geht. We can go! We can go! Comrades! Let's go! Chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto... Le butteremo giù! Colpo su colpo le tireremo giù. Alfredo libero! Alfredo libero! Anna libera! Anna libera! Juan libero! Juan libero! Ivan libero! Ivan libero! Marihuana y crack, según la versión policial. La patrulla. En el video se ve claramente que no había nada.

Während Napalm Death hier im Hintergrund die Möbel gerade zieht, möchte ich nochmal daran erinnern, am kommenden Freitag, also in 2 Tagen, ist die Demonstration für Mumia Abu-Jamal um 18 Uhr. Free Mumia, Freedom All. Auf dem Alexanderplatz geht's los, nahe der Weltzeituhr, und dann geht die Demonstration zur US-Botschaft. Wer diese Sendung nochmal hören will oder Freunden und Bekannten mitteilen will, dass es die gibt, vielleicht einen Link senden will, kann das gerne tun. Auch in diesen sogenannten sozialen Netzwerken eures Vertrauens könnt ihr uns natürlich gern verlinken. Und zwar geht ihr auf unseren Blog, der heißt radioaktiv-berlin.nostate.net. Und da wird diese Sendung in wenigen Stunden online sein, als auch natürlich vergangene Sendungen, die wir seit Jahren machen. Ansonsten hören wir uns hier in 2 Wochen wieder. Und jetzt bleibt dran am Freien Radio in Berlin und Brandenburg, denn hier gibt es noch viel mehr zu hören. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich. Macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.